Hallo, mein Name ist Irina Melnik. Ich komme aus der Ukraine. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Wenn ich die Aufgabe richtig verstanden habe, soll ich sie nachher der Gruppe kurz vorstellen, oder? Richtig. Wir sollen uns ein bisschen mischen und eine Person genauer interviewen. Vielleicht können wir uns aber duzen? Die Kursleiterin hat erklärt, dass es besser wäre, wenn wir uns beim Sprechen nicht siezen. Wenn wir uns duzen, müssen wir immer auf die richtige Form der Verben achten. Okay, einverstanden. Ich bin Irina. Und wie heißt du? Mein Name ist Tomasz Molnar. Aber du kannst einfach Tom zu mir sagen. Das machen alle so. Okay, dann also, Tom. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Als erstes möchte ich dich fragen, woher du kommst. Ich komme aus Ungarn. Aber nicht aus Budapest, was viele ja noch kennen, sondern aus Szeged. Das ist eine mittelgroße Stadt in Südungarn, die nicht weit von der Grenze zu Serbien liegt. Das ist ja lustig. Du musst wissen, ich arbeite nämlich in Ungarn, in Budapest, um genau zu sein. Szeged kenne ich leider nicht und Ungarisch spreche ich auch nicht. Naja, aber ich will ja deinen Fragen nicht vorgreifen. Wohnst du dann auch noch in Szeged? Nein, nein. Ich wohne seit etwa einem Jahr in Mannheim, weil meine Frau dort eine Arbeit gefunden hat. Deshalb sind wir aus Ungarn weggezogen. Aha, das heißt also, du bist verheiratet. Ja, genau. Dürfte ich dich vielleicht auch fragen, ob du Kinder hast? Ja, wir haben eine 3-jährige Tochter, die ab September in den Kindergarten geht. Das ist ja schön. Verrätst du mir noch, was du von Beruf bist? Eigentlich bin ich Elektrotechniker von Beruf. Aber ich will im Herbst eine Umschulung zum Informatiker beginnen. Vorher muss ich noch einen Eignungstest machen und deswegen will ich jetzt in dem Kurs viel üben und meine Deutschkenntnisse schnell verbessern. Du sprichst aber schon recht gut. Alle Achtung. Wie lange lernst du schon Deutsch? Du hast sicher schon einiges in der Schule gelernt, oder? Der Schein trügt. Eigentlich lerne ich noch gar nicht so lange Deutsch. Erst seitdem wir in Deutschland wohnen, habe ich etwas Deutsch von meiner Frau gelernt. Sie hat nämlich in Szeged Germanistik studiert und ist Deutschlehrerin von Beruf. Echt? Na, das ist ja ein Ding. Dann erklär mir doch mal, wieso du dich dann überhaupt noch zu diesem Kurs angemeldet hast. Naja, es war für mich vor allem eine rein pragmatische Entscheidung. Wir haben nie richtig viel Zeit am Stück, in der wir ungestört lernen können. Eigentlich geht es nur abends, wenn Dori, unsere Tochter, schon schläft. Und das reicht nicht aus, wenn ich tatsächlich den Eignungstest schaffen will. Ich habe noch ziemlich viele Probleme beim Schreiben und Lesen. Ja, vor allem beim Schreiben. Oh ja, das verstehe ich gut. Dann drücke ich dir die Daumen für den Test und hoffe, dass wir in dem Kurs wirklich viel lernen. Das habe ich alles schon. Mal sehen, was noch fällt. Ah ja. Ich würde dich gern noch fragen, was du in deiner Freizeit so machst. Mit der Freizeit ist das so eine Sache. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wir neben der kleinen Tochter gar nicht so viel Freizeit haben. Aber wenn ich schon ein bisschen Zeit für mich habe, dann gehe ich meistens in den Keller in mein Musikstudio und mixe Musik. Ich lege nämlich manchmal als DJ Musik in verschiedenen Clubs auf. Echt? Das klingt sehr interessant. Könntest du mir kurz erklären, was es eigentlich heißt, Musik aufzulegen? Ich denke, am besten zeige ich das dir oder besser gesagt euch, wenn wir mal eine Party mit unserer Gruppe machen. Oh ja, drauf freue ich mich schon. Okay, Tom, danke erstmal für die Antworten. Jetzt kannst du mir deine Fragen stellen.